Die Teilnehmer am afrikanischen Juche-Ideologie-Seminar über die Souveränität und Entwicklung Afrikas richteten am 28. Oktober an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee einen Brief. Sie betonten im Brief, dass man für die Souveränität, den Fortschritt und das Gedeihen in Afrika die Ideologie von der Souveränität, nämlich die Juche-Ideologie, tiefgründig studieren und sie durchsetzen solle. Für die Afrikaner sei es sehr wichtig, von der DVJK, die den der Realität des Landes und dem einmütigen Wunsch des Volkes entsprechenden Weg der gesellschaftspolitischen Entwicklung ausgewählt hat, zu lernen. Die tapferen Koreaner unter der weisen und tatkräftigen Führung des Genossen Kim Jong-un haben den Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus durchgesetzt und erzielen in allen Bereichen des sozialen Lebens erstaunliche Erfolge. Und die Teilnehmer des Seminars bekundeten dem Führungsgremium und dem Volk der DVJK im Kampf für den Aufbau des starken sozialistischen Staates, die unabhängige Wiedervereinigung des Landes und den Frieden in Nordostasien und der Welt ihre Unterstützung und Solidarität. Sie äußerten ihren Willen, das Studium und die Verbreitung der Juche-Ideologie in den Massen verschiedener Klassen und Schichten, besonders in den jungen Leuten der neuen Generation, zu vertiefen und somit bei der selbstständigen Entwicklung Afrikas ihre Verantwortung und Pflicht zu erfüllen. Zum Schluss erwiesen sie dem Genossen Kim Jong-un, dem hervorragenden Führer der Sache der Souveränität in der Welt, ihre Hochachtung.